Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Hallo, Marianne. Alfons. Hör zu, Marianne. Sie haben ihn nach Italien verschleppt. Ruf Hauptkommissar Octave Magnum von der Kripo an. Ja. Der kennt die Spur. Ja. Verdammt. Die kommen. Guten Morgen, Herr Oberbürgermeister. Wo sind die anderen? Sonntags muss ich jetzt vieles allein machen. Noch starke Schmerzen? Dann will ich Ihnen gleich eine Spritze geben. Nein, nein, keine Spritze! Hören Sie, ich zahle Ihnen 1 Million, wenn Sie mich entwischen lassen. Aber Herr Oberbürgermeister, Herr Schäppke... Nein, nein, nein, nein, Sie haben mich nicht verstanden. Nicht 1 Million Lire, 1 Million Deutschmark. Wie viel ist das in Lire? Lire? Wo glauben Sie denn, wo Sie sind? Ihr habt mich nach Italien verschleppt. Und für wen halten Sie mich? Ja, für den Killer natürlich. Sie haben auch Ambrosini kalt gemacht. Genauso. Entführt in eine Villa. Ich liege in dem Bett, in dem Sie ihn umgebracht haben. Da ist ja noch Ambrosinis Blut auf dem Lager. Schwester Maria, Professor Haberkamp, wir müssen den Oberbürgermeister auf die Intensivstation zurückverlegen. Delirium tremens. Dass es Ihnen wieder besser geht, Herr Oberbürgermeister. Ich bin ein harter Mann, Herr Rechtsanwalt. Ich werde am Sonnabend entlassen. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihre letzte Operation war. Sie sollen eine gefährliche Krise durchgemacht haben. Dieser Professor Haberkamp lügt. Haberkamp schweigt. Die berühmte ärztliche Schweigepflicht. Vielleicht hat Ihre Frau einer Ihrer Freundinnen etwas erzählt. Und die hat es vielleicht einer der Freundinnen meiner Frau erzählt. Was mich an unsere gemeinsame Freundin erinnert, deren wegen ich sie heute besuche. Sie wissen doch noch, dass ich der Anwalt der jungen Lehrerin Beate Amelein bin. Die Verleumderin da, die Kommunistin. Mein lieber Schäppke, sie ist Mitglied ihrer Partei. Aber zur Sache. Das gegen meine Mandantin Beate Amelein angestrengte Verfahren wegen Beleidigung könnte eingestellt werden, da die Beklagte bereit ist, ihre Behauptungen zu widerrufen und sich in befriedigender Weise bei den 3 Beleidigten zu entschuldigen. Nein, nicht so ironisch, Herr Rechtsanwalt. Ich zitiere hier aus dem Flugblatt, das meine Mandantin unter Parteimitgliedern verteilt hat und dessen Behauptungen sie nun Punkt für Punkt widerruft. Meine Mandantin zieht im Einzelnen folgende Behauptungen zurück. Ad 1. dass unsere Stadt in ihren beiden bisherigen Amtsperioden als Oberbürgermeister einen kometenhaften Anstieg der Kriminalität erlebt hat. Einen kometenhaften Anstieg der Verhaftungen. Das sind die harten Tatsachen. A2. Dass die von Ihnen befohlenen harten Verhaftungswellen bei Demonstrationen und bei Razzien zwar scharenweise unbequeme Leute hinter Gitter gebracht haben, aber keine verbrecherischen. Ad 3. Dass Sie als Oberbürgermeister noch keine ernsthaften Anstrengungen gemacht haben, den Hintermännern des organisierten Verbrechertums an den Kragen zu gehen. Ad 4, dass es in dieser Stadt überhaupt so etwas wie ein organisiertes Verbrechertum gibt. Ad 5, dass mit Rauschgifthandel, illegalem Glücksspiel, Prostitution, Waffenhandel und Wirtschaftskriminalität in dieser Stadt ein Jahresumsatz von über einer 500 Millionen Mark gemacht wird. Ad 6, dass Sie, Herr Oberbürgermeister, zwei kriminellen Figuren das Bundesverdienstkreuz am Bande an die Brust gesteckt haben. Das sind ja unerhörte Verleumdungen. Nein, das ist alles das, was Beate Amelein widerruft. Sie widerruft Ad 7, dass sie im Besitz eines Fernschreibens des BKA ist, in dem die beiden Bundesverdienstkreuzträger neben 5 anderen ehrenwerten Bürgern unserer Stadt als Personen der organisierten Kriminalität bezeichnet werden. Woher hat sie dieses Fernschreiben? Aber sie widerruft doch, dass sie es hat. Ob dieser Bulle es ihr zugesteckt hat? Dieser Octave Magnon? So etwas würde Magnon nie tun. Er nennt doch nie Namen. Und er würde nie Beweismaterial herausrücken. Dazu müsste er ja auch erstmal welches haben. Suchen Sie Ihre wahren Feinde bei Ihren sogenannten Freunden, Schäpke. Meine Mandantin ist Ihre Parteifreundin. Wenn Ihre Wiederwahl zum Oberbürgermeister gefährdet ist... Ich bin beim Bürger so beliebt wie noch nie. Ja, Sie hören ja auch auf die Stimme des Volkes, wie man so sagt. Aber Sie hören nicht unbedingt auf Ihre Parteifreunde. Der Flügel, dem Ihre Mandantin angehört, kann lange nach einem Mann suchen, den der Wähler akzeptiert. Den finden Sie nie, Herr Staranwalt Espensen. Sie glauben aber, ihn gefunden zu haben. Es ist der Sohn Ihres Arztes, Professor Haberkamp. Manfred Haberkamp will mir die Kandidatur streitig machen? Wozu habe ich ihn denn in den Bundestag wählen lassen? Damit er da bleibt! Ach, der soll mir kommen. Den mache ich fertig. Bestellen Sie ihm das. Ich? Warum ich? Weil ich sehr gut weiß, dass Sie und Manfred Haberkamp Schulfreunde sind. Und dieser Octave Magnon ist der dritte im Bunde. Da stinkt doch etwas. Irrtum. Manfred Haberkamp und Octave Magnon waren sich auf der Schule alles andere als grün. Sie haben sich seit 20 Jahren nicht gesehen. Trotzdem bin ich sicher, dass Sie morgen Abend wieder aufeinander losgehen. Ich habe dann nämlich ein Klassentreffen arrangiert. Manfred Haberkamp. Guten Morgen, Oktav. Die Kaffeemühle musst du wohl bezahlen. Hast du mich wirklich für einen Mafia-Killer gehalten? Wie kommst denn du in meine Wohnung? Hab ich dich gestern Abend mitgenommen? Dich? Ich hab dich nach Hause gebracht zu Weib und Kind. Aber wo sind Weib und Kind? Ich lasse mich doch nicht von dir verhören. Wo hast denn du geschlafen? Auf deinem Sofa. Ach Quatsch, da hab ich doch selber. Moment. Wo bin ich denn bloß aufgewacht? Es müsste in deinem Ehebett gewesen sein. Da hab ich dich nämlich reingepackt. Also ich mache uns jetzt mal einen starken Kaffee. Oh, das ist gut. Wenn es geht, ist ja. Das. Aha. Ja, die Kaffeemühle geht noch. Und warum soll ich denn dir überhaupt antworten? Weil du mir gestern Abend ein paar Antworten schuldig geblieben bist. Ach, dieses idiotische Klassentreffen. Warum bin ich Idiot da bloß hingegangen? Um nach 20 Jahren mal wieder auf mich loszugehen, haben wir alle gedacht. Aber dann bist du auf Herbert Espensen losgegangen. Habe ich was Falsches gesagt? Das will ich ja gerade von dir wissen. Ich sage nichts mehr. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, dass Herbert Espensen ein Handlanger der Mafia ist. Dass jeder Zuhälter, jedes Callgirl, jeder Dealer und jeder Schläger sofort mit seinem Anwalt droht. Und sie drohen fast immer mit Staranwalt Herbert Espensen. Das ist doch ein Kompliment für den Herbert. Ja. Das ist doch kein Vorwurf. Ja, aber keiner dieser Typen hat das Geld, sich einen Staranwalt leisten zu können. Der große Boss ist es, der die Starverteidiger für sein Fußvolk bezahlt, hast du gesagt. Das Geld stammt von Prostitution, Rauschgifthandel und Erpressung. Ein Strafverteidiger kann sein Geld nicht bei Heiligen einsammeln. Mhm. Wenn aber Entlastungszeugen gekauft und Belastungszeugen beseitigt werden, wie du behauptet hast, was ist dann? Nicht von Herbert Espensen. Das traue ich ihm nicht zu. Namen hast du nicht genannt. Also, was willst du denn überhaupt? Namen. Das Arschloch. Hör mal zu. Natürlich ärgere ich mich über Espensen, wenn er die wenigen kleinen Fische, die mir ins Netz gehen, wieder rausholt. Wenn er meine Zeugen fertig macht und wenn er juristische Tricks anwendet, bei denen selbst mir noch die Augen übergehen. Aber er tut doch nicht mehr, als man von einem Verteidiger auch verlangen muss. Persönlich ist er in Ordnung. Da sollte ich mich sehr täuschen. Ich glaube ja nicht, dass du dich täuschst. Auch nicht bei der Geschichte, die du zum Besten gegeben hast. Du hast von der Entführung und Ermordung eines italienischen Gastwirts erzählt. Seinen Namen hast du nicht genannt. Du hast von einem großen Gangsterboss erzählt, der hinter der Geschichte steckt. Seinen Namen hast du uns verschwiegen. Und du hast von einem führenden Kommunalpolitiker gesprochen, dem der italienische Gastwirt mit seiner Zeugenaussage das Genick gebrochen hätte. Für mich besteht kein Zweifel, dass du damit unseren Oberbürgermeister Alfons Schöpke gemeint hast. Ach nee. Und warum besteht da mit dir kein Zweifel? Vielleicht, weil ich von einem bisher noch völlig ahnungslosen Zeugen zufällig etwas aufgeschnappt habe. Und das könnte für dich vielleicht das letzte Glied in der Beweiskette sein. Ach so, du willst uns Bullen helfen? Ja. Du willst deine Bürgerpflicht tun? Ja. Als Denunziant. Schöpke muss weg. Es kommt kein besserer nach. Richtig. Du wirst den Neuen nicht ausstehen können. Wirst du der Neue? Ich werde verrückt. Haberkamp ist in der Stadt ein sehr guter Name. Die ganze Stadt verehrt meinen Vater. Aber nicht mehr lange, wenn er weiter mit der schönen Vanessa Ruth herumhurt. Du bist wirklich ein bekloppter Bulle. Vanessa Ruth ist keine Hure. Sie ist fast 40 Jahre jünger als dein Vater. Sie zeigt auf der Bühne den schönsten Busen, den unsere Oper je sah. Na und? Die Männer laufen ihr nach. Und du glaubst, dass sie sich von deinem Vater mit Pelzmänteln und Schmuck behängen lässt, weil sie sich in diesen alten Knacker verknallt hat? Schöpke ist allerdings mies genug, den Namen Haberkamp damit in den Dreck zu ziehen. Ach, darum willst du ihm jetzt den Mund stopfen. Mit Material, das ich dir liefern soll. Ja, ich will einem verdammten Bullen und Dickschädel wie dir helfen, die Wahrheit über Schöpke auch beweisen zu können. Na, dann leg mal los. Erst musst du mir deine Story nochmal von vorn erzählen. Aber diesmal mit Namen. Ich will sicher sein, dass derselbe Name drin vorkommt, den ich gehört habe. Also einem Italiener namens Marcello Ambrosini gehört in dieser Stadt ein Feinschmeckerlokal der Spitzenklasse, La Barcarola. Schöpke und Brosoleit sind häufig gute Gäste und es kommt häufig vor, dass sich Schöpke mal an Brosoleits Tisch setzt, wenn nur noch ein Platz frei ist. Kein Mensch kann bis heute beweisen, dass Schöpke weiß, wer hinter der gutbürgerlichen Fassade des Rainer Brosoleit steckt. Ja, und wer ist dieser Rainer Brosulat? Ein Top-Gangster. Für das organisierte Verbrechertum in dieser Stadt ist er der große Boss. Er selber hat seine Finger heute nur noch in ganz legalen Geschäften. Die Drecksarbeit lässt er durch seine Freunde erledigen. Drecksarbeit ist ein ziemlich loser Begriff. Kannst du da konkreter werden? Internationaler Rauschgifthandel? Internationale Waffenschieberei? Rennbetrügereien? Illegales Glücksspiel? Straff organisierte Zuhälterorganisationen? Callgirl-Ringe? Puffs aller Kategorien. Hast du Beweise? Natürlich nicht. Weil Zeugen beseitigt werden. Ach, das ist heute noch ganz selten nötig. Die meisten Zeugen halten aus Angst die Klappe. Und dieser Ambrosini hatte keine Angst? Doch. Aber auf der anderen Seite hat er sich etwas darauf eingebildet, dass Brosulat und Schäpke so gute Gäste bei ihm waren. Da hat er sich eines Tages an sie herangemacht und sie gebeten, doch endlich vom Schutzgeld befreit zu werden. Immerhin musste er pro Monat 5.000 Deutschmark hinblättern. Brosulat ließ ihn natürlich kalt abblitzen. Und vor Wut hat Ambrosini mit einem versteckten Mikrofon ein Gespräch zwischen Brosulat und Schäpke auf Tonband aufgenommen. Und dann verlangt, entweder erlasst ihr mir das Schutzgeld oder das Tonband geht zur Polizei. Aha, Schutzgeld. Wenn du ein Restaurant hast oder eine Pizzeria oder eine Bar oder eine Diskothek, tauchen eines Tages ein paar harte Typen auf, verprügeln deine Gäste, dann schlagen die Einrichtung kaputt. Am nächsten Tag erscheinen ein paar smarte Typen und bieten dir an, dich vor den Schlägern zu schützen. Für Geld, natürlich. Bezahlst du dieses Schutzgeld nicht, kommen die Schläger wieder. Damit fing es in Amerika in den 20er Jahren auch an. Mhm. Ambrosini ist Italiener. In Amerika fing es auch bei den italienischen Einwanderern an. Ist das ein Zufall? Ach, gefährdet sind alle Ausländer. Es können auch Türken, Griechen, Italiener oder Spanier sein. In unserer Stadt sind mit den Gastarbeitern hauptsächlich Italiener gekommen. Viele wurden illegal mit gefälschten Papieren eingeschleust. Diese armen Kerle müssen natürlich tun, was man von ihnen verlangt. Warum könnt ihr von der deutschen Polizei Männer wie Ambrosini nicht vor den Schlägern schützen? Ihr nehmt doch auch sonst hin und wieder unangenehme Menschen fest. Diese Typen muss der Haftrichter fast immer wieder laufen lassen, weil sie durch gekaufte Zeugen ein Alibi haben. Heimliche Tonbandaufnahmen, wie sie Ambrosini gemacht hat, sind aber verboten. Klar. Damit kann man vor Gericht auch nichts anfangen. Trotzdem hätte es für Schäpke gefährlich werden können. Da gab es nämlich die Flugblattaktion einer jungen Lehrerin. Espensen war ihr Anwalt. In dem Flugblatt, da standen Sachen, die eigentlich nur die Polizei wissen kann. Wir scheinen in unseren Reihen also einen Informanten zu haben, der Schäpkes innerparteiliche Feinde bedient. Mit den Tonbandenthüllungen wäre Schäpke also politisch wahrscheinlich erledigt gewesen. Strafrechtlich hätte man ihm allerdings nicht beikommen können. Hast du das Tonband? Nein. Ambrosini wollte erst nehmen und dann geben. Er verlangte Polizeischutz. Ich musste natürlich erst meinen Chef fragen. Als der endlich entschieden hatte, Nein zu sagen, war Ambrosini verschwunden. Nach Italien, wie wir feststellen konnten. Dort endete seine Spur im Wagen eines angeblichen Freundes. Mit einem Blutfleck. Dieser Freund will Ambrosini aber nicht gesehen haben und hat für den Blutfleck keine Erklärung. Wahrscheinlich Nasenbluten, meint mein Chef. Dann hast du keine Ahnung, was Schäpke für Brosulat tut. Keine Ahnung? Ich habe sogar ziemlich genaue Vorstellungen davon. Schäpke steckt dahinter, wenn die Ausweisung von ausländischen Gangstern durch politische Beziehungen vereitelt wird. Außerdem hat er das Netz von einflussreichen Freunden geknüpft, dass Brosulat heute Sicherheit gibt. Schäpke hat vor 2 Jahren ein neues Heim bezogen, das nach vorsichtiger Schätzung 1 Million gekostet hat. Und er lebt ja auch wie ein Millionär. Und diese Millionen hat er sich wohl auf die hohe Kante gelegt, als er noch Vorarbeiter war? Du hast schon recht. Mir fehlt ein einziger Beweis, dass er etwas mit Brosulat und der Geschichte von Ambrosini zu tun hat. So. Und jetzt bist du dran. wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber ich bin mir plötzlich nicht sicher, ob ich wirklich den Namen Ambrosini schon mal gehört habe. Du kannst mich totschlagen, aber ich kann es dir jetzt nicht sagen. Und ich kann dich wirklich totschlagen. Weißt du, warum mir meine Frau weggelaufen ist? Weil ich dabei war, sie totzuschlagen. Völlig unmotiviert. Allenfalls, dass sie mir in die Quere gekommen war, als ich meine Kinder beinahe totgeschlagen hätte. Völlig grundlos. Hatte bloß meine Nerven verloren. Wie es einem Mann passieren kann, deren Beruf eine Ohrfeige nach der anderen bekommt. Da reagiert man sich dann zu Hause erst ab. Man ist nur gereizt und dann setzt er schon die ersten Ohrfeigen. Und dann, in Ermangelung eines plötzlich verstummten Zeugen, den man ja eigentlich verprügeln wollte, vergreift man sich an Frau und Kindern. Diesmal habe ich ja zum Glück den Zeugen, der nicht reden will, zur Hand. Und die Leute, die mich sonst immer noch zur Vernunft bringen, können mir nicht in den Arm fallen. Ich kann dich totschlagen? Darf es vielleicht auch erdrosseln sein? Mit deiner feinen Krawatte? Hör auf, bist du wahnsinnig. Ich lass mir doch ein paar Tage Zeit. Nein! Weißt du, was ich heute mit Zeugen wie dir mache? Die mir versprechen, das große Ding aus der Unterwelt zu bringen? Die schmeiße ich raus! Raus mit dir! Raus! Raus! Ich habe unseren wohlgenährten Polizeipräsidenten gefragt. Wunderbar, Papst. Warum bist du Arzt geworden? Hättest besser Bäcker werden sollen. Gibst du mir noch ein Hörnchen? Ich hätte dir besser einbläuen sollen, nicht mit vollem Mund zu sprechen. Danke, Papst. Also, ich habe unseren Polizeipräsidenten gefragt. Ich habe Dr. Meisel gefragt, den Staatssekretär im Innenministerium. Ich habe den Oberstaatsanwalt gefragt. Und schließlich habe ich auch den Chef meines Schulfreundes, Octave Mannion, gefragt. Hoffentlich hast du sie nicht mit vollem Mund gefragt. Ich habe von allen die gleiche Antwort bekommen. Lieber Herr Haberkampf, organisiertes Verbrechen bei uns in der Bundesrepublik, in unserer Stadt, selbstverständlich gibt es das nicht. Das ist ja ein Verbrechen, was du da machst. Du tunkst das Hörnchen in den Café als Mann. Wer hat dir das beigebracht? Und das weiß ich auch nicht. Warum heiratest du nicht? Du bist jetzt 39. Du bist alt genug. Und warum hörst du mir nicht zu? Ich höre ja zu. Alle Leute, auf die du hören solltest, versuchen dir vergeblich zu erklären, dass du ein Kindskopf bist. Solche Verbrecher, wie du sie sehen willst, gibt es nur in Amerika. Noch haben wir bei uns keine amerikanischen Verhältnisse, aber es ist 12:05. Auch deine Uhr geht falsch. Es ist 12:03. Wo bleibt heute Vanessa? Sie weiß doch, wann in diesem Haus gefrühstückt wird. Ja, eben. Warum bist du nicht längst in der Klinik? 12:03. Wenn ich heute schon in der Klinik war, heute ist Sonntag, werden nur Notfälle operiert. Ich bin nach den Visiten wieder nach Hause gefahren, um ein Fräulein vorzufinden, das noch immer im Bett liegt. Und den ehrenvollen Besuch meines Sohnes, der auch noch nicht gefrühstückt hat und mir Gräuelmärchen aus Amerika erzählt. Man merkt, dass du selber Chef bist. Es sind immer die Chefs, die sich blind stellen. Ach, und warum? Weil sie sonst zugeben müssten, dass sie als die Verantwortlichen versagt haben. Sie müssten zugeben, dass sie ihre Fehler von gestern sehenden Auges noch heute begehen. Und es ist ja auch nicht immer gut, die Öffentlichkeit zu beunruhigen. Die Öffentlichkeit könnte nach so viel Law and Order schreien, dass unsere Gesellschaft daran kaputt geht. Die geht an schlechten Manieren zugrunde. Es ist wirklich keine Art, dass Vanessa den Sonntag im Bett verbringt. Lass sie doch. Und du? Du bist 39. Du bist doch noch nicht alt genug, um Oberbürgermeister zu werden. Soll ich so alt werden wie Schäpke? So verkalkt, dass ich wie Schäpke nach einer Operation geistig völlig wegtrete? Du, was ich dir da als Anekdote erzählt habe, fällt selbstverständlich unter die ärztliche Schweigepflicht. Wenn du das verwendest, bringe ich dich um. So wie du Mussolini umgebracht hast. Das habe ich mit Mussolini zu tun. Aber Schöpke hat dich doch gefragt. Haben sie nicht auch Mussolini umgebracht? Hier in dieser Villa, hier in diesem Bett. Mussolini, Unsinn. Einen ganz anderen Namen genannt. Einen Namen, den ich vorher noch nie gehört habe. Irgendein italienischer Name. An den du dich jetzt nicht mehr erinnern kannst. Wie alt bist du jetzt eigentlich? 66. Aha. Hältst mich für einen Greis. Pass auf, der Name liegt mir auf der Zunge. Guten Morgen. Morgen ist gut. Hallo Manfred. Hallo Vanessa. Willst du mir nur meine Hörnchen wegessen? Guten Morgen, Brummbär. Darf ich mich zwischen euch setzen? Du darfst dir erst mal etwas anziehen. Du kannst doch nicht halbnackt vor Manfred herumlaufen. Armer Brummbär, es ist das Negligé, das du mir geschenkt hast. Manfred wird nach dem Frühstück nicht einmal behaupten können, meine Knie gesehen zu haben. Ich sehe gar nichts. Ja? Du wagst nicht hinzusehen. Bis zu deinem Abitur, da hast du in diesem Haus kein weibliches Wesen so nackt gesehen. Wenn deine Mutter oder deine Schwester. Ach, undenkbar. Ich hätte sie umgebracht. Ja, du bringst mich eines Tages auch noch um. Kein Wunder, dass Schäppke dich für einen Mörder hielt. Entschuldige. Bei mir brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Du sollst nicht mich, du sollst Vanessa entschuldigen. Das ging zu weit. Das geht schon lange zu weit. Das macht mein Herz nicht mehr lange mit. Ich kann mich einfach nicht beherrschen. Wenn das so weitergeht... Vertragt euch wieder. Ich hätte Lust, mit euch heute Abend essen zu gehen. In ein schummriges Lokal. Warst du schon mal in La Baccarola? Bei Ambrosini? Ambrosini. Das war der Name. Schäppke hat mich gefragt, ob ich der Killer bin, der Ambrosini kalt gemacht hat. Aberkamp. Hallo, Manfred? Ja? Hier ist Octave Magnon. Ach, was so. Liegst du schon im Bett? Nein, aber ich bin auf dem besten Weg. Du, entschuldige, ich muss mal eben das Fenster schließen. Ich bin aus der Badewanne gestiegen, stehe jetzt in der eiskalten Zugluft. Moment. So, da bin ich wieder. Sag mal, was war denn das für ein Knall? Knall? Achso, die Schlafzimmertür, die ist in der Zugluft zugeknallt. Unsinn. Du hast doch jemanden nach Hause geschickt. Och. Eine Tür knallt nicht zu, wenn nur ein Fenster offen steht. Es muss ein Durchzug von der anderen Seite kommen. Bei deinem Appartement bedeutet das, dass die Wohnungstür aufgegangen sein muss. Quatsch, ich habe da gar keinen Besuch gehabt. Ja, also gut. Hast du Vanessa heute Abend gesehen? Sie ist mit meinem Vater beim Liederabend. Du Quatsch, ich habe doch nichts mit ihr. Sie singt. Ich muss es dir ja beibringen. Was? Sie ist... Octav! Hörst du mich noch? Octav! Die Leitung hört sich wie tot an. Tot ist gut. Ich habe die Leitung mit diesem Rasiermesser durchgeschnitten. Wo kommen Sie her? Wer sind Sie? Ich? Ein Killer. Extra für Sie eingeflogen. Soll ich glauben? Es kostet Sie das Leben, wenn Sie es nicht glauben. Wenn Sie es aber glauben, brauche Sie nicht umzubringen. Dann werden Sie tun, was man verlangt. Was verlangt man? Dass Sie Ihre Meinung ändern. Sie haben 3 Tage Zeit. Freitag muss es in der Zeitung stehen. Wenn nicht, bringe ich Sie um. Heute wollte ich Ihnen nur zeigen, wie das geht. Und jetzt wünsche ich Ihnen gute Nacht. Ja, ich habe mir gedacht, dass du sofort schaltest, Octave. Du musst ihn doch noch gesehen haben, im Treppenhaus. Ein großer, dünner Mann in einem schwarzen Mantel mit einem schwarzen Hut. Ich habe niemanden gesehen. Wovon redest du denn? Ja, von dem Mann, der die Leitung durchgeschnitten hat. Hier, sieh dir das an. Er hat das Schloss geknackt. Tatsächlich. Also so knacken nur Spezialisten. Ein Killer, der für mich eingeflogen wurde. Also gut, während du dich anziehst, gebe ich unten vom Wagen aus die Verhandlung durch. Aber beeil dich. Ich warte unten auf dich. Moment. Warum wartest du unten auf mich im Auto? Das habe ich dir schon alles am Telefon erklärt. Erklärt hast du mir gar nichts. Ja, oder hat mir der Kerl das Wort abgeschnitten? Da muss er wohl. Mein Gott, ich hab's gesagt. Und es war so schwer zu sagen. Was? Vanes Harut ist tot. Mit einem Kaminhaken erschlagen. Meint der Polizeiarzt. Meinem Vater? Nein. Bei diesem Liederabend gab es Streit. Dein Vater ist mit Vanessa nach Hause gegangen. Dort haben sie sich anscheinend weitergestritten. Sie hat mit dem kostbaren Geschirr nach ihm geworfen und dann hat er wohl mit dem Kaminhaken. Aber das ist noch nicht bewiesen. Dann streitet er es also ab. Ja, wenn er es abstreitet, hat er es auch nicht getan. Dass er die Polizei anlügt, ist ausgeschlossen. Er wird euch selber alles erzählt haben, alles. Das hat er wahrscheinlich auch gewollt. Am Telefon. Er hatte den Hörer in der Hand. Aber bevor er die Nummer wählen konnte, hat es ihn erwischt. Was heißt das? Ein Herzschlag, meint der Polizeiarzt. Was ja verständlich wäre. Seine kostbare Geschirrsammlung in Trümmern. Seine Geliebte tot. Von ihm selbst umgebracht. Was nicht bewiesen ist. Vielleicht waren es irgendwie Einbrecher. Darum musst du jetzt mitkommen. Du musst feststellen, ob irgendetwas geraubt wurde. Darf ich mal stören, Doktor? Ja, was gibt's? Da ist ein Typ, der dich sprechen will. Hol ihn rein und lass uns allein. Herr Hauptkommissar, lässt bitten. Mhm. Hallo, Octav. Hallo. Du wolltest mich anrufen. Ich habe 2 Tage gewartet. Ich wollte dich nur anrufen, wenn es etwas Neues gibt. Komm, setz dich. Aber es muss doch nach 2 Tagen irgendwas Neues geben. Dein Vater ist tot. Gegen Tote werden keine Ermittlungsverfahren eröffnet, weil man Tote nicht bestrafen kann. Aber vielleicht kann man Tote reinwaschen. Es gibt keine Zeugen für die Tat. Aber Zeugen, die deinen Vater gekannt haben, gibt es genug. Als Chefarzt hat er ungeschickte Assistenten mit dem Skalpell geschlagen. Ach, das ist doch... Nur mit der flachen Seite. Unfolgsame Schwestern hat er geohrfeigt. Und hat mindestens eine Patientin verprügelt. Geohrfeigt? Die Person war hysterisch. Glaubst du, dass dein Vater eine Person, die ihn mit Tassen und Tellern aus einer unbezahlbaren Geschirrsammlung bewirft, nicht auch für hysterisch hält? Er hat die Patientin nur geohrfeigt. Unter alten Ärzten galt das bei Hysterie als Therapie. Geohrfeigt hat er Vanessa Ruth schon vor dem Flügel des Busenfreundes. Vor 20 Zeugen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie er ohne Zeugen hinlangt. Mit einem Kaminhaken. Hat man seine Fingerabdrücke auf dem Kaminhaken gefunden? Klar. Was hast du denn gedacht? Du hast doch selber gesagt, dass es vielleicht Einbrecher gewesen sind. Immerhin ist mein Vater mit Vanessa früher nach Hause gekommen als erwartet. Sie könnten also die Einbrecher überrascht haben. Und einer von ihnen könnte Vanessa mit dem Kaminhaken niedergeschlagen haben. Mein Vater, der zusehen musste, hat daraufhin einen Herzinfarkt gekriegt. Die Haustür war von innen verriegelt. Alle Fenster waren verschlossen. Außerdem habe ich einen Spitzel in der Proseleitbande. Er nimmt viel und redet wenig. Und sehr selten. Diesmal hat er mir geschworen, dass Proseleit mit der Sache in der Villa deines Vaters nicht das Geringste zu tun hat. Von einem Spezialisten mit einem schwarzen Hut hat er vielleicht ein Wort aufgeschnappt. Nur ein Wort. Und vielleicht. Morgen ist Freitag. Wird etwas über deinen Rückzug in der Zeitung stehen? Nein. Na, ist ja auch nicht mehr nötig. Den Sohn eines Mörders wählt man nicht zum Oberbürgermeister. Du brauchst also eigentlich keine Angst mehr vor dem Killer zu haben. Oder verlangst du Polizeischutz? Nein. Warum lebst du eigentlich so allein? Ohne Frau. Bist du schwul? Jetzt weiß ich, was ich an dir nie ausstehen konnte. Du stellst immer eine Frage zu viel. Haberkamp? Hallo? Sind Sie allein? Was soll diese Frage? Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, ich bin allein. Wenn Sie mir wirklich helfen, würde ich mich dankbar erweisen. Ja, schon gut. Sie wissen doch noch gar nicht, worum es geht. Ich bin da in eine krumme Sache reingerutscht. Ziemlich schlimm. Ich will da wieder raus. Ich höre. Mein Freund hat jemanden umgebracht. Ja, warum ruft mich Ihr Freund nicht selber an? Hat er Hemmungen? Es ist auch zwischen uns. Ich will abhauen. Das ist alles. Na und? Naja, ich habe ein paar Semester Jura studiert. Juristisch können Sie mich auch wegen Mordes rankriegen, weil wir es gemeinsam gemacht haben. Nicht den Mord, aber das andere. Dann kamen Sie uns in die Quere. Aber ich hätte Sie trotzdem nicht umgelegt. Ihr Freund hat eine Frau umgelegt. Ja. Vanessa Ruth. Das kann doch nicht wahr sein. Hinterher sage ich mir das auch. Das kann doch nicht wahr sein. Aber leider ist es wahr. Mein Freund hat immer solche Wahnsinnsideen gehabt. Aber seit er so völlig ausgeflippt ist... Age. Heroin, wissen Sie? Ja. Trotzdem spuken ihm immer noch Ideen im Kopf rum. Politische Ideen. Er war auf einer Parteiveranstaltung, auf der Oberbürgermeister gesprochen hat. Er ist nach Hause gekommen und hat gesagt, der alte Professor Haberkamp hat Geschirr aus Gold. Mehr als 1 Million in Gold. Das können wir einschmelzen. So Quatsch. Vergoldetes Porzellan. Ja, das hat der Oberbürgermeister aber nicht gesagt. Was denken Sie denn, einer wie mein Freund, der glaubt viel, wenn er keinen Stoff mehr hat? Wir sind keine Kriminellen. Gott, wir hätten ja nicht mal ein einfaches Türschloss knacken können. Und wir haben auch Angst vor einer Alarmanlage gehabt. Also wollten wir einen Überfall machen. Wir haben uns 2 Spielzeugpistolen gekauft. Und Pudelmützen. Da haben wir Seeschlitze reingeschnitten. Mhm. Wir wollten an der Tür klingeln, die beiden mit der Pistole bedrohen. Und dann wollten wir einfach sagen, her mit den goldenen Tellern. An dem Abend ist aber niemand zu Hause gewesen. Und da wollten wir schon abziehen. Da ist ein Taxi gekommen. Eine Frau im Pelzmantel ist ausgestiegen und ins Haus gegangen. Dann sind sie getrennt nach Hause gekommen. Wir haben an der Tür geläutet. Sie hat aufgemacht. Mein Freund hat sie mit der Pistole in Schach gehalten. Und ich habe mich über das Geschirr hergemacht. Als ich den ersten Teller in unseren Koffer werfe, da zerbricht er. Da kapiere ich natürlich gleich, dass er aus Porzellan ist. Scheiße, rufe ich, wir sind reingelegt worden. Mein Freund hat erschrocken die Pistole sinken gelassen. Die Frau hat ihm in die Hand gebissen, mit der er die Pistole festhielt. Sie hat ihm durch den Lederhandschuh durchgebissen. Er hat aufgeschrien und die Pistole fallen gelassen. Sie hat sich nach der Pistole gebückt und versucht, ihn zu erschießen, aber es war ja nur eine Spielzeugpistole. Er ist mit dem Kaminhaken auf sie losgegangen und sie hat ihm das Geschirr an den Kopf geschmissen und dann laut um Hilfe geschrien. Er schlägt sie nieder und sie ist ins Geschirr gestürzt. Wir haben unsere Koffer genommen und sind abgehauen. Ihren Vater haben wir gar nicht gesehen. Aha. Er ist also ahnungslos nach Hause gekommen. Er findet Vanessa und will die Polizei anrufen. Und dabei kriegt er den Herzinfarkt. Warum hat keiner an sowas gedacht? Man denkt immer an viel zu wenig. Lernt ihr das nie? Ich habe die Lektion längst gelöffelt. Und ich bin erst 24. Hören Sie mal, jetzt, wo Sie es mir beigebracht haben, muss ich an die Möglichkeit denken, dass Sie sich die Geschichte vielleicht nur ausgedacht haben. Wollten Sie nicht meine Hilfe? Besteht Ihr vielleicht das Geld? Ich habe mir gedacht, dass Sie das denken. Klar, ich brauche Geld. Ich muss mich ins Ausland absetzen. Da habe ich Freunde. Ein Freund aus der Drogenszene oder aus der Terrorszene? Oder vielleicht aus der organisierten Kriminalität? Es war nur eine Frage. Wenn Sie mir nicht helfen wollen oder nicht helfen können. Da können Sie mir denn helfen? Ist auch nur eine Frage. Die Polizei würde doch sagen, ich habe mir die Geschichte nur ausgedacht. Ich habe noch die Porzellanscherben in meinem Koffer. Und mein Freund hat noch Bisswunden von Vanessa Ruth an der rechten Hand. Wenn man die mit den Zähnen von der Ruth vergleicht, ist das ein Beweis. Könnte man ihren Freund finden? Er ist völlig am Ende. Ich glaube, es wäre das Beste für ihn, wenn man ihn findet. Und wenn er einen guten Verteidiger kriegt, hat er auch eine faire Chance. Den guten Verteidiger kann ich Ihnen versprechen. Aber was brauchen Sie für sich? 50.000. Und wie machen wir das? Ohne Polizei. Schwören Sie das? Ja, wenn Sie an Schwüre glauben. Ihnen glaube ich. Morgen Vormittag müssen Sie das Geld von der Bank holen. Am Nachmittag fahren Sie dann mit dem Auto los. Zum Flughafen und zurück zu Ihrer Wohnung. Immer wieder, immer die gleiche Strecke. Irgendwo an der Strecke stehe ich. Ja? Ich lasse Sie ein paar Mal vorbeifahren, für den Fall, dass die Polizei Ihnen heimlich hinterherfährt. Das rieche ich. Irgendwann winke ich und Sie halten. Okay. Sie sind unheimlich cool. Und Sie fahren unheimlich aggressiv. Und werden immer aggressiver. Wir fahren jetzt über eine Stunde im dichtesten Stadtverkehr rum. Was soll das noch? Halten Sie irgendwie einen Zeitplan ein? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Polizei uns nicht doch im Auge hat. Ich habe es Ihnen geschworen. Ich habe Ihnen mein Ehrenwort gegeben, keine Polizei. Ich habe doch selber Angst, dass die was verpatzen würde. Also gut. Dann fahren Sie jetzt in die Thomas-Mann-Straße. So, wir sind da. Die Namensschilder an der Tür können Sie vergessen. Wir wohnen hier nicht unter richtigen Namen. Ist Ihr Freund nicht zu Hause? Ja, es scheint so. Dann besorgt er sich wohl gerade Stoff. Er kommt aber sicher jeden Moment zurück. Warten wir auf ihn? Nein, ich verdrück mich nicht. Moment! Sie haben mir Beweise versprochen. Die habe ich hier im Schrank. So, das ist der Koffer. Und das ist der Teller, den ich da reingeschmissen habe. Wenigstens seine Scherben. Ja, ein Teller aus der Sammlung meines Vaters. Und das ist der Lederhandschuh, den mein Freund angehabt hat. Sehen Sie, hier durchgebissen. Von Vanessa Ruth, das wird die Polizei beweisen können. Das kann ein fingiertes Beweisstück sein. Vielleicht waren Sie überhaupt nicht im Haus meines Vaters. Aber das können wir feststellen. Mein Vater hat nämlich auch Bilder gesammelt. Sie müssen doch das Bild über dem Kamin gesehen haben. Ist das ein Akt oder ist es ein Porträt? Kein Porträt. Ein blaues Pferd. Gut. Ja, das ist der letzte Beweis, denke ich. Dann geben Sie mir den Geldkoffer. Ja. Danke. Ich werde Sie nicht verraten. Ihrem Freund nicht und der Polizei auch nicht. Ein anonymer Anruf, würde ich sagen. Eine männliche Stimme. Ich bin hergekommen, die Wohnungstür war nicht verschlossen. Ich habe gewartet. Ja. Ich muss jetzt auf Ihren Freund warten. Warten Sie am besten in meinem Schlafzimmer. Da, die Tür rechts. Abgeschlossen. Richtig. Ich hab's ja schon geräumt. Wenn Sie sich auf die leere Matratze setzen wollen. Da, der Schlüssel. Fangen Sie. Kein guter Fang. Aber es war ja auch kein guter Wurf. Nehmen Sie es nicht symbolisch. Viel Glück. Viel Glück. Mal sehen, ob der überhaupt passt. Mein Gott. Oh Polizei, Überfallkommando. Kommen Sie bitte in die Thomas-Mann-Straße 41. Die linke Wohnung im sechsten Stock. Da liegt ein Mann mit eingeschlagenem Schädel. Und wer sind Sie? Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Manfred. Ich muss mich bei dir bedanken. Wie du meinen Vater da rausgeparkt hast. Ich allein hätte das nicht geschafft. Ja, unsere guten Ermittlungsbehörden waren mal wieder verdammt stur. An der Spitze unser gemeinsamer Freund Octave Magnon. Natürlich haben wirklich noch ein paar Glieder in der Kette gefehlt. Wer den Mörder deines Vaters totgeschlagen hat und warum überhaupt. Und wer der geheimnisvolle Anrufer war, der den Mord gemeldet hat. Ob man das jemals rausbekommt, ist noch die Frage. Aber Hauptsache ist, dass ich die Unschuld deines Vaters beweisen ließ. Sag mal, ist deine Frau nicht da? Ich habe sie in die Oper geschickt. Damit ihr ungestört seid. Wieso? Wer? Kleine Überraschung. Ich habe noch jemanden eingeladen. Er ist schon da. Wenn du da hinten durch die Türe gehst, ich will euch nicht stören. Wenn ich da hinten durch die Türe gehe, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was machst du da? Ich zieh mir nur den Mantel an. Ich sagte doch, wir wollen euch nicht stören. Und ich habe meiner Frau noch mal versprochen, mit ihr in die Oper zu gehen. Schönen Abend. Guten Abend, Herr Haberkamp. Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Wer sind Sie? Rainer Bruseleit. Der Boss. Ein Freund. Haben Sie gesagt, ein Freund? Ein Freund und ein Wähler. Sie werden doch kandidieren. Ja. Ich werde den Kampf nicht aufgeben. Den Kampf gegen Sie, Bruseleit. Und ich kann Sie nicht kaufen? Hiermit? 50.000 Mark? Sie wollen mich kaufen? Mit Geld? Ich weiß nicht, ob Ihnen die Nummern dieser Banknoten etwas sagen. 500 100-Markscheine und jede Nummer ist registriert worden, bevor man sie Ihnen gab. Mir gab. Natürlich haben Sie nicht gewusst, dass man die Nummern registrieren würde. Sie konnten nicht ahnen, dass der Bankdirektor, ein Freund von mir, die Anweisung gegeben hat, bei größeren Bargeldsummen die Nummern registrieren zu lassen. Er folgte damit einer Bitte unseres Oberbürgermeisters, der die Erpressungen in dieser Stadt endlich in den Griff bekommen will. Ganz zufällig wurden Sie das erste Opfer. Opfer? Was heißt Opfer? Wenn das Geld wieder auftaucht, wird die Staatsanwaltschaft einige Fragen an Sie haben. Von wem haben Sie sich erpressen lassen, Herr Haberkamp? Und warum haben Sie nicht selber darum gebeten, dass man die Nummern registriert? Wollen Sie dann erzählen, dass Sie sich von dem Geld einen der beiden Mörder von Vanessa Ruth gekauft haben? Dass Sie eine Mörderin angestiftet haben, ihnen ihren Komplizen zu verkaufen? Und haben Sie wirklich nicht geahnt, dass dieses eiskalte Weibstück auf Nummer sicher geht? Dass sie ihnen ihren Freund nur in einem Zustand ausliefert, in dem der sie nicht mehr belasten kann? Tot also? Ermordet? Praktisch haben sie einen Mord bezahlt, Haberkamp. Diese junge Frau hat ihrem Freund den Schädel eingeschlagen. Selber? Sie hat auch Vanessa Ruth selber den Schädel eingeschlagen. Der Freund hätte es ja gar nicht machen können. An dem hatte sich Vanessa Ruth ja festgebissen. Nun wäre es ohnehin nur eine Frage der Zeit gewesen, bis dieser ausgeflippte Knabe von den Bullen geschnappt worden wäre. Die hätten ihn dann trockengelegt und dann hätte er gesungen. Dem Mädchen blieb eigentlich kaum eine andere Wahl, wenn sie überleben wollte. Ja. Das haben Sie unheimlich geschickt eingefädelt, Bruseleit. Das ist doch Unsinn. Mit diesem idiotischen Einbruch habe ich überhaupt nichts zu tun. Glauben Sie, dass ich derartige Stümper unter meinen Leuten habe? Dieser ausgeflippte Typ konnte gar nicht mal die Klappe halten, als ihm sein Dealer vor ein paar Tagen einige Fragen nach den Bisswunden in seiner Hand stellte. Irgendwie kam das einem meiner Freunde zu Ohren. Was meinen Freunden so alles zu Ohren kommt, würde die Polizei echt von Neid erblassen. Zwei kluge Köpfe, die auch zufällig meine Freunde sind, haben die junge Frau dann in die Kur genommen. Also persönlich habe ich mit der Sache gar nichts zu tun. Ja. Ich bin überzeugt, dass die junge Frau sie nicht als einen der Männer identifizieren könnte, die sie zu dieser Gemeinheit gezwungen haben. Richtig. Aber wichtiger ist doch wohl, dass die junge Frau sie nicht identifiziert, Haberkamp. Was nun? Ich kann eine Menge für Sie tun, Haberkamp. Ich habe Freunde, Ehrenmänner. Die meisten wissen wirklich nicht, wie ich mein Geld verdiene. Sie wollen es nicht wissen. Aber eins wissen Sie alle, dass ich mich bezahlt mache für Ihre eigenen Geschäfte, für die eigene Macht, für das Wohl unserer Stadt. Ich kapituliere. Ich ziehe meine Kandidatur zurück. Aber. Schepka hat vor einer Stunde seine Kandidatur zurückgezogen. Aus gesundheitlichen Gründen. Seine Leber ist kaputt, sein Herz macht schlapp und mit den Nerven geht er zu Fuß. Wenn ein kleiner Verräter wie Ambrosini spurlos verschwindet, darf ein Mann in dieser Position nicht durchdrehen. Nicht mal im Traum. Und also auch nicht im Delirium. Seine vielen Freunde wollen sich schon lange einen neuen Freund suchen. Jünger, moderner. Wir haben alle Probleme, die nicht von gestern sind. Darum können wir einen Mann mit einem Stil von gestern nicht länger fördern. Schepka hat unsere neuen Kandidaten seine volle Unterstützung zugesagt. Ihnen, lieber Haberkamp. Und darauf wollen wir jetzt mit diesem kostbaren Shampoo hier anstoßen. Ich muss zugeben, dass Sie mich im Augenblick in der Hand haben. Es wäre ein Fehler, unter diesen Umständen meine Kandidatur zurückzuziehen. Aber Sie werden es schwer mit mir haben, Brosolat. Ich heiße Rainer. Auf dein Wohl, Manfred. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.